des Tages auf meinem Fenster. Saß ein Vogel wunderbar, yeah. Und die Mutter, die sagte, geh und fang mir den Vogel. Aber ich fing ihn nicht. Hatte große, starke Flügel. Und ein fröhliches Gesicht. Mutter wurde ganz hektisch. Ich geb zu, er gefiel mir. Aber ich fing ihn nicht. Und die Mutter, die drängte. Weil er jung ist und so schön.